Freunde der Weihnachtszeit. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Hier ist wieder euer Florentin und Stefan. Hallo, auch von mir. Wir haben für euch wieder eine fantastische Sendung vorbereitet mit vielen Gags, Pointen und Spielen und vielleicht... Oh, ich bin echt saumüde, ohne Scheiße. Ich bin gerade einfach... Ich verstehe das nicht. Einfach aufgewacht. Also ich verstehe das Problem, dass man morgens müde ist, aber nicht mehr um 15 Uhr nachmittags. Ich bin aufgewacht, habe mein Mikrofon angesteckt. Das ist kein Euphemismus. Ich habe mein Mikrofon angesteckt. Und habe angefangen, dich anzurufen. Musste dann sogar noch 5 Minuten auf dich warten, um das mal ganz kurz hier anzureißen. Das ist jetzt vielleicht keine Diskussion, die wir vor den Hörern führen müssen, aber ich möchte es mal angesprochen haben. Und jetzt sind wir da. Dann lass uns doch erstmal mit dem ersten Gag loslegen. Nee, weißt du was? Ich habe angefangen, mir Kaffee zu machen jetzt jeden Morgen viel. Und ich habe mir, als du mich angerufen hast, noch kurz meinen Kaffee geholt. Ich habe mir nämlich jetzt eine Kaffeekanne gemacht. Und man merkt jetzt, während der Folge kann man jetzt live... kann der Hörer feststellen, wie ich immer aufgedrehter und unnatürlicher werde. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir mein Frühstück schon geholt. Ich habe mir gestern Abend in weißer Voraussicht, das mache ich jeden Tag, ich mache mir eine Schüssel voller gefrorener Kirschen, stelle die über die Nacht in den Kühlschrank, damit die am Morgen aufgetaut sind, damit ich die verzehren kann und mische die dann mit einem lustigen Joghurt durch, um das Ganze dann noch ein bisschen... Das ist echt uncool. Und jetzt habe ich hier eine Schüssel Kirschen stehen, aber keinen Löffel oder irgendwas, weil ich nicht damit gerechnet habe. Jetzt werde ich wahrscheinlich während der Aufnahme Hunger bekommen und diese ganzen Kirschen einfach wegessen. Und dann sauer macht lustig. Ich finde es so lustig, dass man, wenn man angerufen wird morgens und geweckt wird dadurch, dass man auf die Frage, habe ich dich geweckt, nicht lügen kann. Weil deine Stimme verrät alles über dich. Ja. Ich finde es so gut. Ich sage dann immer, nein. Nein, aber ja, also nicht. Ja. Aber es stimmt, ist, aber das du ist das Unprofessionellste, nicht, was es gibt. Du kannst der beste Schauspieler sein. Du könntest es nicht, also du musst die Wahrheit sagen, weil die Lüge offensichtlich ist. Das ist so großartig. Das ist genauso wie, bist du betrunken? Nein. Ja. Ja, das war mein erstes Angebot einer kleinen humoristischen Einleitung in dieses Projekt. Florentin. Mach mal eine Expressfolge, würde ich sagen. Ich wollte dir erstmal. Du willst dich wieder hinlegen, ey. Aber jetzt hör mal auf, so ein Tempo reinzubringen. Es ist Weihnachten. Ich bin so in einem Besinnigkeitsmodus gerade. Also bei mir gibt es On, Out und Besinnigkeitsmodus. Und ich bin gerade mittendrin. Und ich möchte nochmal sagen, dass ich toll finde, was wir hier machen. Und dass wir jetzt ein Jahr machen. Und ich wollte dich beglückwünschen und zum Einjährigen dir gratulieren. Ja, vielen Dank. Am 16. Dezember war es soweit, unser Einjähriges. Wir haben uns kurz getroffen, wir haben eine kleine Sektflasche aufgemacht, wir haben uns kurz nochmal ein Best-of reingezogen, die besten Momente, wir haben nochmal mental durchgegangen, was war damals? Ach, also Folge 12. Folge 12 war das Best-of, kann man sagen. Folge 12, ach, das war toll, ne, da haben wir das erste Mal Booster getrunken. Obwohl, an viele Dinge kann ich mich ja gar nicht mehr so genau erinnern. Und das geht euch genauso wahrscheinlich. Und deswegen dachten wir uns, wie kann man denn diese ganze Erinnerung so ein bisschen konservieren? Wie kann man das so ein bisschen aufheben? Wie kann man vielleicht einen Ort schaffen, an dem man gemeinsam in Erinnerung schwelgen kann, wo man sich gemeinsam nochmal eine schöne Zeit machen kann. Ein digitales Sektköpfen. Und, wir müssen ein Tempel der guten Laune uns errichtet im Internet. Und das und Beste ist, ihr könnt mitbauen. Haben wir für jeden von unseren Hörern ein Jahres Pornhub-Abo abgeschlossen. Den Code davon könnt ihr auf unserer Seite euch runterladen und damit ein schönes Jahr 2018. Aber lustig, dass sie alle mit XXX beginnen. Das finde ich so gut bei Pornhub, dass sie Humor haben und jeder Code. Ja, es ist ein bisschen 69. Ist ein bisschen humoristisch. Es werden Erwartungen erfüllt. Jeder Code ist XXX 69 sexy, groß, alles groß geschrieben. Ja. Genau wie diese Hotline, 6x6, ne? Das ist auch ein großer Zufall, dass das so gut passt. Wovon wir natürlich reden. Ja, Kinder, ihr merkt schon, ich habe tatsächlich, und ich muss sagen, ich befinde mich auf einem moralischen Tiefpunkt. Ne? Kennst du das manchmal, dass du, also es gibt ja verschiedene Kategorien der menschlichen Existenz. Und du bist zum Beispiel gerade müde oder nicht müde, du bist gerade gestresst. Ich hasse dich, seitdem du von Hegel klaust. Seitdem du von Hegel klaust. Du kannst Leute aus dem Internet zitieren. Klau meine Gags von Hegel. Du kannst Nein-Gag klauen, aber du hör auf, bitte Gags von Hegel zu klauen. Das gefällt mir nicht. Ja. Scheiße. Hätte ich nicht gedacht, dass du rauskriegst, dass ich meine ganzen guten Porten, dass ich meine ganzen Knaller-Punchlines vom guten Ort Gottfried Wilhelm Friedlob Hegel bekomme. Aus Leviathan von Thomas Hobbes. Hast. Genau. Und es gibt ja auch eine moralische Kategorie und man fühlt sich manchmal moralisch einfach schlecht. Und ich glaube, ich habe gestern die Erbsünde begangen, die größtmögliche Sünde habe ich begangen. Und zwar dachte ich mir, und Sünden beginnen ja erst oft mit einem ganz harmlosen Gedanken, mit diesem Gedanken, jetzt ist ja bald Weihnachten, aber ich bin ja zu Weihnachten nicht in Berlin. Mein Adventskalender bleibt aber in Berlin. Das heißt, ich bin zum 24. nicht in derselben Stadt wie mein Adventskalender. Das heißt, ich kann zum 24. nicht den heiligen Akt des letzten Öffnens des Türchens vollziehen. Das heißt, eigentlich könnte ich das ja jetzt schon heute machen. Und bitte sag mir nicht, dass du es gemacht hast. Dann dachte ich mir, nee, da ist schon was dran, weil eigentlich ist es besser, das davor zu machen, als dann irgendwie im neuen Jahr, wo dann die, ne, da habe ich den 24. aufgemacht. Da dachte ich mir, ja gut, aber ich bin am 23. auch nicht da. Und drin war so ein Zettel. Und drin war so ein Zettel. Du mieses Schwein, es ist noch nicht der 24. Ich bin sehr enttäuscht After von dir. Eight. Genau. Und dann habe ich den 23. auch noch aufgemacht und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt kann ich den Rest auch essen. Und jetzt könnte ich schon den Pufopedia-Eintrag für das große Adventskalender-Massaker vom 19.12. Tut mir leid, ich bin so schwach. Und dann habe ich alle, und irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht, da war es dann wirklich nur noch so ein Vollziehen einfach. Habe ich dann irgendwie die letztlichen 5 oder 6 Türchen aufgerissen und diese Packungen da gegessen. Das ist, wenn du schon die Technik raus hast, wie du die Türchen am besten aufbekommst. So, dann weißt du, dass es nicht mehr das Genießen ist, sondern nur noch das Essen, die Nahrungsaufnahme. Das ist wie bei Toffifee, wenn man über das Knibbeln hinaus ist und schon diese Technik raus hat, wo man es einfach hinten rausrückt und einfach sich so die ganze Schachtel innerhalb von 10 Sekunden in den Mund knallt, dann weißt du, wenn du das Öffnen perfektioniert hast, dass es kein Genießen mehr ist, sondern nur noch ein Fressen. Das ist dann einfach nur noch systematisches Abarbeiten. Es muss dann einfach weg. Und ey, es war echt keine gute Woche für mich. Das war nichts. Ich bin moralisch wirklich auf dem Tiefpunkt. Ich glaube, ich brauche mal wieder so ein besinnliches Fest irgendwie, wo auch mal die Familie zusammenkommt und man sich nochmal auf seine eigenen Werte besinnt oder sowas. Das wäre jetzt geil irgendwie. Das wäre super gut. Aber ja, da musst du ein Jahr warten. Machen, ne? Nächstes Jahr. Also, ja, warten. Ja gut, aber ist es jetzt die Frage, also wie ist denn das in der Mythologie genau verfasst? Also da gibt's die schwarze Katze, die Pech bringt, Spiegel bringt Pech. Die Leiter. Wenn man sich beim Zuprost nicht in die Augen guckt, gibt's Pech. Was auch sehr viele Partys mich einfach sehr anstrengend macht, für meine Augen vor allem. Und was ist denn jetzt genau mit dem Adventskalender? Also was ist da jetzt in der Mythologie festgesetzt, was jetzt passiert mit dir? Wirst du jetzt irgendwie von einem Minotauren ins Nirvana gezogen oder was genau? Ja, man könnte den Gag jetzt in verschiedene Richtungen fortführen. Man könnte jetzt irgendwie so ein kommerzielles Ding draus machen. Weißt du was? Sagt, mir gefällt das nicht mehr. Seitdem du mir dieses Buch geschenkt hast, wie ist man lustig? Wie macht man einen guten Podcast? Ich habe dir einen Medizinball großen Feedline-Ball zugeworfen. Und seit Folge 13 bist du nur noch, redest du immer da mit mir und sagst, gut, du wirfst mir jetzt gerade einen Ball zu, aber fang ihn doch einfach mal und wirf ihn mir zurück. Ja, okay, hier. Ja, aber danke. Nein, ich habe mich nur gerade in der Unfähigkeit gefunden, diese Feedline zu verarbeiten, deswegen dachte ich mir, ich gehe ins Analytische. Oder bist du so müde noch, dass du gerade nicht in der Lage bist, Medizinbälle zu fangen? Du, der Medizinball, nicht nur ist er nicht zur Hälfte zu mir gekommen, sondern ich habe auch gerade in eine andere Richtung geschaut und habe irgendwie gerade meinen Tischtennisschläger in der Hand. Das heißt, die Voraussetzungen sind denkbar schlecht dafür, dass du mir jetzt irgendwie gerade was zuwirfst. Erzähl einfach mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen Programm jetzt. Ja, ich muss sagen, ich erlebe im Moment nicht so viel. Also es wird halt eine total selbstreferenzielle Sendung. Ich hab mich vorbereitet, dass wir Einjähriges haben und habe so einen leichten Feierlaune, die mit jedem Kaffee stärker zunimmt. Und ich habe auch überlegt, ich habe meine Gedanken mal schweifen lassen. Was waren so die Folgen, wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich was wir gut gemacht haben. Wo sind die Folge 12 Momente, die furchtbar waren, wo wir dachten, können wir es überhaupt veröffentlichen? Ja. Und letzte Woche war diese tolle Home-Story mit Cordula. Ja, das war super. Und alle fanden es so, ich dachte, wir beide waren ja der Meinung, dass wir nicht gut waren in der Folge, nicht gut abgeliefert haben. Und jetzt merkt man mittlerweile, nach einem Jahr haben wir immer noch nicht begriffen. Wir wissen immer noch nicht genau, was unsere Hörer eigentlich von uns wollen. Ja. Was ich gut finde, es ist so ein Potpourri, so ein Überraschungsei-artiges Leben, was sich gebildet hat. War jetzt wirklich deine Metapher für eine Überraschung, ein Überraschungsei? Das war wirklich der mentale, kreative Leap, den du eingegangen bist? Ja. Wow, nicht schlecht. Ja, viel Spaß mit den letzten 50 Minuten der Folge, meine Damen und Herren. Das wird fantastisch. Ja, nee, das war natürlich super toll. Aber was auch toll ist ja auch Weihnachtsstress, ne? Mensch, jetzt geht's ja wieder los, die Weihnachtszeit und bla und da. Ab genau jetzt werden wir übrigens ohne Scheiß, jedes Ereignis haben wir schon mal besprochen, ihr wisst genau, was unsere Einstellung zu Weihnachten ist, was unsere Einstellung zu Geburtstagen ist, Ostern, Pfingsten, die ganzen geilen Feiertage, haben wir alle schon mal besprochen. Und jetzt ist es irgendwie, dreht sich jetzt im Kreis. Also entweder wir müssen es nächstes Jahr jetzt neu erfinden oder wir lassen es einfach. Ich finde, die größte Spannung an Weihnachten ist für mich, ob die Sachen, die man sich bei Amazon bestellt hat, noch rechtzeitig ankommen. Weil ich habe da auch ein paar so ein bisschen kruden Online-Shops irgendwie so ein paar Sachen bestellt für meine Familie, Geschenke. Ach so, aber wo Amazon, stand da, liefert Amazon oder sind die nur als quasi Distributor aktiv? Nee, die über die habe ich nur die Abrechnung gemacht aus irgendeinem Grund, aber der eigentliche Versand läuft über jemand anderen. Und da habe ich da so ein Produkt bestellt und das stand riesengroß fett, wird nicht mehr zu Weihnachten geliefert. Und ich dachte mir, Zeit für ein Wunder. In den Warenkorb. Heiliger Geist, übernimm du. Viel Spaß, wir sehen uns an Weihnachten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Natürlich kommt das zu Weihnachten, hallo? Es kann ja nicht sein, dass das dann irgendwie am 26. ankommt. Ich vertraue auf den Geist der Weihnacht. Und deswegen freue ich mich. Aber tatsächlich. Ohne Scheiß mal, kurz. Also glaubst du, dass man in ein paar Jahren irgendwie den Weihnachtsmann irgendwie mit so einem Amazon-Logo zeigt oder so? Ist nicht quasi, ich glaube, das ist so ein bisschen, hat sich das verselbstständigt. Also der Gedanke von dem Weihnachtsmann, der mittlerweile ja einfach wirklich echt ist, also. Ja, es gab ja doch schon mal, das fand ich tatsächlich einen sehr guten Move, es gab ja schon, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren den Zalando-Mann, ne? Dass es dann auch so als Schokoladenhohlfigur den Zalando-Mann gab, ja. Den man kaufen konnte. Fand ich super geil, wo ich mir dachte, endlich, eine neue Zeit bricht an, endlich können wir diesen ganzen semi-religiösen Schwachsinn hinter uns lassen und uns dem reinen Kommerz ergeben. Endlich hat Kapitalismus alle Facetten des Lebens erreicht. Oh, jetzt danke. Kommt auch noch Marx. Aber aber mehr auf diesem belesenen Florentin. Jetzt kommen die Junghegelianer, Leute. Ey, Weihnachtszeit ist auch mal ein bisschen lesen und stöbern. Und dann dachte ich mir, endlich haben wir diese neue Stufe des Klassenkampfs erreicht. Aber nein, das Proletariat versagt mal wieder. Und dieses Jahr gibt es es nicht mehr. Das finde ich schade tatsächlich. Wo ist das hingekommen? Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Wo man ja auch mal sagen kann, viele verteufeln das ja so, ah, ist ja nur Warenfetischismus, kaufen, kaufen, kaufen. Aber ohne Witz, das ist auch richtig geil. Ey, ich war zu Weihnachten, ich habe jetzt einen Monitor gekauft, weil ich habe mir einen neuen Laptop gekauft mit einem kleineren Bildschirm. Und dann dachte ich mir, ha, kleinerer Bildschirm, hegelsche Dialektik ist gleich kleinerer Bildschirm, gleich größerer Spaß. Ja. Nein, Moment. Eigentlich, nee, und dann habe ich mir noch einen größeren Bildschirm gekauft. Das heißt, obwohl ich jetzt einen kleineren Bildschirm habe, habe ich einen größeren Bildschirm. Und bist du so schlau gewesen, dass du den größeren Bildschirm auf deinen kleinen geklebt hast? Dass du hast quasi einen kleinen gekauft, aber eigentlich einen großen. Genau. Schaut mal nochmal in der Begleitlektüre zu der Folge nach. Vielleicht versteht ihr dann die Analogie. Naja, auf jeden Fall war ich dann einkaufen und dann siehst du ja die ganzen Eltern mit ihren Kindern, wie sie durch die Wii-Spieleabteilung ziehen und die alle mit großen Augen und du hörst diese Weihnachtsmusik und bist nochmal kurzzeitig in diesem kindlichen Gefühl des, ich habe sehr wenig und alles, was ich habe, liebe ich. Und wenn ich mehr Dinge bekomme, ist das super gut. Und das ist ja schon schön, diese Waren und Kaufen und sich begeistern für Dinge. Ich finde das total toll, wenn man das einmal im Jahr machen kann. Und den Rest des Jahres, dann kann man ja wieder gütig und hier besinnlich und den ganzen Scheiß. Ich finde das so geil, wie Weihnachten eigentlich noch total konservativ ist, eigentlich auch so von der, wie man das feiert und dann diese kleinen Figürchen. Und dann war ich gestern zufällig, bin ich auf den Weihnachtsmarkt gelaufen, weil ich durch die Stadt gelaufen bin, da bin ich plötzlich auf dem Weihnachtsmarkt gelandet. Und dann sind da halt diese typischen Jugendlichen. Der 30-jährige Stefan kommt kurz durch, aber so typischen Jugendlichen mit ihren mit ihren Baseball-Caps und ihren Lutschern. Coolen, mittlerweile diese coolen langen Pullis, die aussehen wie Kleider. Und ihren Kopfhörern und dann laufen die da rum und im Hintergrund läuft halt irgendwie Stille Nacht. So ganz klar, aber so richtig klassisch. Und so ein Mädchenchor singt das dann und ist einfach wahnsinnig kitschig. Und überall stehen diese kleinen Engelchen. Und dann sieht man, das passt eigentlich gar nicht mehr in die heutige Zeit, ist alles. Ja. Die Jugendlichen warten nur, wann kommt der Drop? Wann kommt der Drop? Sie sind ja schon ganz nervös, aber da kommt nichts. Stille Wop, Wop, Wop, Nacht. Wop, Wop, Wop, Nacht. Der Dubstep-Remix gibt's hundertprozentig schon. Spielen wir jetzt ein. Nein, tun wir nicht. Fröhliche Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Ja, gut. Entschuldigung. Es ist echt noch früh, ne? Also ohne Scheiß, wir müssen echt was an unserem Leben ändern. Wir haben ja gerade 12.50 Uhr und wir sind beide dermaßen im Keller. Also launenmäßig. Das war nicht meine Idee, um die Zeit aufzunehmen. Es war deine Idee. Ja, weil ich mit dem Sonntag noch was anfangen will. Guck mal, boah, draußen ist schönes Wetter. Ich kann nicht den ganzen Tag verschlafen und dann gehe ich abends raus und es ist wieder dunkel. Das kann ich nicht machen wie die letzten 3 Wochen. Aber nochmal zurück zum Thema Amazon. Ich finde ja, ja. Was ich schreibe ja gerade ein Buch, ne, moderne Legenden. Und ich versuche da ein bisschen aufzuarbeiten, wie sich die Mythologie, dieses Bedürfnis des Menschen nach Mythologie, nach großen Geschichten, nach Mysterien, nach dunklen Gestalten und Mächten übersetzt in die Neuzeit. Weil es gibt ja auch moderne Mythen und moderne Legenden. Und so zum Beispiel Amazon. Und jetzt ist mir zum Beispiel letztens was passiert. Es gibt ja zum Beispiel in vielen Märchen und vielen gerade Fantasy-Geschichten immer so diese Idee, dass irgendein ganz wichtiger Gegenstand so zerbrochen wird und dann sind die einzelnen Splitter ganz überall in der Welt verteilt und die Helden müssen dann die einzelnen Splitter sammeln, um diesen zusammenzufügen. So ganz klassisches, archetypisches Modell. Ja, ist angekommen. Bitte fahre fort. Nee, das war schon eigentlich. Nee. Und jetzt habe ich letztens mir bei Amazon 3 Packungen Toblerone gekauft, ja, weil ich mir dachte, meine Herren, es kann doch nicht sein, dass ich nicht keine Toblerone habe. Und wenn man alle Toblerones der Welt zusammenbaut, dann kommt eine große Pyramide aus dem Himmel gefahren, aus geballtem Marzipan. Ja, viele Leute denken, das ist Marzipan. Nein, viele Leute denken ja, das sind Nüsse, die da drin sind oder Karamell. Ist aber nicht richtig. Das sind so Nougat-Genöse. Aber darum geht's. Aber wir schweifen auf ab. Auf jeden Fall, die meisten Leute denken, ja, der Toblerone ist richtig geil. Toblerone. Letzte Folge ging um Nougat. Worüber habt ihr so gesprochen? Ja, eine halbe Stunde. Jetzt nur noch Nougat. Kannst du, weißt du grob, was Nougat ist? Nein. Und ich, überhaupt nicht. Und es sind so Dinge, auch ich habe gestern Barbecue-Soße gegessen, also wirklich einen Haufenweise Barbecue-Soße. Und dann fiel mir ein, eigentlich weißt du gar nicht, was das genau ist. Das ist dieses Räucher, aber es ist auch nicht wirklich Tomate, aber ja. Eigentlich ja doch, weil es auch zu rot ist ein bisschen, aber es ist viel brauner. Und was ist da eigentlich drin? Und nichts auf der Welt schmeckt so wie Barbecue. Vor allem, ich glaube, da sind dann so Dinge drin, die wir Deutsche gar nicht kennen, sowas wie Molasse zum Beispiel. Also jetzt, vielleicht bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampfer, aber zum Beispiel auch. Das klingt ausgedacht. Für Rum oder so braucht man ja auch so ein Zeug, das man gar nicht kennt. Ich glaube, das ist auch Molasse, wo man einfach nicht weiß, was das ist. Halt doch mal die Klappe. Irgendwie ein World of Warcraft-Charakter von dir heißt Molasse und du hast gerade irgendwie nach so einem Namen gesucht. Ja. Schöne Grüße. Ich denke mir auch bei Dinge aus. Weißt du, ich glaube, das bei das in Toblerone, das sind diese typischen Groga-Stücke, die man jetzt nicht kennt. Ich dachte, du meinst Dime. Eigentlich ist es Dime drin. Toblerone ist nichts anderes als umhüllter Dime. Hast du schon mal einen Dime gegessen, ey? Ja. Hallo? Ja, du hast mich verloren bei Dime. Also, nochmal ganz kurz. Ich wollte nochmal ganz kurz den Funny Fact festhalten, dass man nicht weiß, was Nougat ist. Das aber trotzdem gerne konsumiert. Man ist so unneugierig, ne? Man fragt sich überhaupt nichts. Aber was ist, also die großen fünf Dinge, der Dinge, wo man nicht genau weiß, was sie sind. Ist unsynchron. Also wir haben einmal Nougat, Barbecue-Soße, finde ich echt ein Riesenproblem. Nougat. Was ist das eigentlich? Ist das sowas wie, aber ganz kurz, da möchte ich noch Top 3. Dann Milka, Noisette. Man weiß es nicht. Aber auch man nicht genau weiß, was es ist und wie es ausgesprochen wird. Was zur Hölle ist das? Ist das was anderes als Nougat? Ist das dasselbe wie Nougat? Was ist das? Was soll das sein? Dritter Punkt. Puffreis. Mir ist klar, was Reis ist. Und ich habe auch ein grobes Konzept, was Puff bedeutet im weitesten Sinne. Aber was zur Hölle ist Puffreis? Also sind es wirklich Reiskörner, die dann irgendwie gebacken werden und dann plötzlich so aufgehen? Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Top 2. Salami. Ich meine, es hat einen eigenen Tier Namen. Welches Tier ist das? Aber man weiß nicht, welches Tier das ist. Es kann alles sein. Aber so sieht kein Tier aus. Kein Tier ist so wurmartig wie die Salami aufgebaut. Ich weiß es nicht. Top 4. Komisch. Top 1. Snowboard. Hä? Was ist eigentlich ein Snowboard? Nein, ganz kurz. Top 1, Hoverboard. Ich weiß nicht, was in diesem Ding drin ist, aber ihr habt mir geschickt, und da bin ich sehr dankbar darüber, dass ihr mir den Tipp geschrieben habt, dass die Dinger explodieren. Es sind Videos aufgetaucht im Internet, man sollte darüber nicht lachen, und das wird dann schon Scherenproblem, glaube ich, wieder werden. Aber ich fand es sehr lustig. Da sind Kinder rumgefahren auf diesen Hoverboards und die sind einfach explodiert. Und dann sind halt in diesen Malls so große Feuerbälle los gewesen und Kinder haben so schreiend rumgerannt. Dann kamen so Mütter angelaufen mit diesen Feuerlöschern und haben das dann ausgemacht, irgendwie wild. Und ja, es könnte aber auch der neue Kevin James Film gewesen sein. Also man ja, war ganz lustig. Aber ich habe jetzt seitdem noch mehr Angst, darauf rumzufahren. Und irgendwie gestern waren ein paar Freunde da Und ab und zu piept das Ding einfach. Wenn man es anlässt, dann piept das Ding. Also es fängt einfach an, und ich habe denen das vorher erzählt, dass es explodieren könnte. Und es ging einfach bei jedem Mal, wenn es piept, so ein Schreck durch die Gruppe. So ein, was ist los gewesen? Und dann, das ist echt ganz schön gruselig, weil, naja, es kann jetzt halt explodieren. Das ist ein bisschen wie Krokodok, nur in, es geht wirklich um dein Leben und nicht um. Im Grunde ist Terrorismus eigentlich wie ein Krokodok. Du weißt nie, wann es losgeht. Du weißt nie, wann es passiert, aber du provozierst es auch mit deinem Lebensstil. Ja, das stimmt. Ja. Und das, ja. Was ist eigentlich die Message von Krokodok? Also Kinder sollen ja was lernen, ne? Deswegen sind alle Dinge, die Kinder bekommen, eigentlich mega lame, sollen sie irgendwas lernen. Weniger Spaß, sondern mehr lernen. Was lernt man bei Krokodok? Ja, also ich glaube, dass man Risiko eingehen muss und wenn man denkt, um was zu bekommen, um die Zähne von einem Krokodil einzudrücken, was sowieso fragwürdig ist, was das ist. Das ist die Metapher, ist. Das ist eine Vor allem, überall laufen Kinder auf der Welt rum und versuchen, Krokodilen in den Mund zu fassen. Und niemand weiß genau, warum. Aber ich glaube einfach, dass es die Message ist, du sollst Risiko eingehen. Und wenn du versagst, ist es nicht so schlimm. Weil eigentlich ist es nicht wirklich scharf und auch nicht wirklich tut's weh. Und im Grunde ist es Plastik. Und dein Bruder hat sowieso kaputt gemacht, der Oberkiefer fehlt. Und mittlerweile und daher, weißt du eh, welcher Zahn gedrückt werden muss, damit das Ding nicht runtergeht. Es ist immer derselbe, ja. Oder was ich mir auch gedacht habe, der moralische. Ey, Scheiß, ne? Ey, ganz kurz mal eben. Es gibt nämlich diese To-Go-Version von Krokodok. Das ist so eine kleine Version, die du halt im Auto mitnehmen kannst und so, die ist halt klein für Urlaub und so. Und da ist es immer der gleiche Zahn. das habe ich gelesen, es ist immer der gleiche Zahn. Das ist uncool zu spielen, was es überhaupt auf der Welt gibt. Dein behinderter Bruder hat sehr viel Spaß damit. Befahren. Der kann sich damit die ganze Fahrt lang vergnügen. Aber ganz kurz auch nochmal zum Thema moralische Hintergrundgedanken. Was zur Hölle ist die Botschaft der Zahnfee? Du kriegst Geld dafür, dass du Zähne verlierst. Dass du Körperteile von dir verschenkst. Also ist ja, eigentlich das verkaufst eigentlich. Ja, es ist im Grunde so ein Organhandel. Organhandel, exakt, ja. Wobei, ich glaube, ich weiß nicht, ob Zahn jetzt als Organ durchgeht, aber ist es schon in dem Sinne was? Also du verkaufst Teile von dir. Es ist ein Hartorgan. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein, ja, so die moderne, du kannst deinen Körper verkaufen, Gesellschaft, die ja eigentlich so ein bisschen in Verruf geraten ist, um dann noch ein bisschen so ein Revival zu erleben. Also du kannst ruhig deinen Körper verkaufen, das ist okay. Wage den Schritt. Ja, vor allem, man müsste eigentlich als Kind weiterdenken und mal versuchen, so ein paar abgeschnittene Fingernägel unter das Bett, unter das Kopfkissen legen, mal zu gucken, was geht noch, was kriege ich dafür so. Also kann ich rausholen, so ein paar Haare abschneiden, mal schauen. Und einfach so versuchen, einfach seine Körperteile zu verticken. Das ist auch die großartige Modern Family Story, wo das kleine Mädchen von Mitch und Cam halt einen Zahn verliert und sie aus Versehen 100 Euro reinmachen. Also 100 Euro, weil sie so müde waren und es einfach nicht geklappt hat, weil die ganze Zeit noch wach war, haben sie aus Versehen 100 Euro in das Kopfkissen gelegt. Und sie hat gefragt, wow, warum hat mir die Zahnfee so viel gegeben? Und die Mitch und Cam nur, ja, warum hat sie den Zahnfee so viel gegeben? Das ist schon sehr lustig. Ja, wir können ab Folge 50 auch einfach Fremdmaterial. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Wir machen einfach Gags über andere. Soll ich jetzt noch mal ganz kurz zurück zu meiner Urlegende gehen, zu der Toblerone? Ja, ich weiß nicht, wo die hinführt, und aber mach mal. Also, ich dachte mir, Toblerone ist ja eigentlich richtig geil mit diesem weißen Nougat oder was zur Hölle auch immer das sein soll. Und tatsächlich, was viele Leute ja nicht wissen, es gibt von den meisten guten Dingen noch bessere Variationen. Zum Beispiel Cola. Gibt's dann auch noch Cherry Coke, Vanilla Coke, tolle Sachen. Und bei Toblerone. Können wir bitte mal eine Top 5 unserer liebsten Cola-Sorten machen? Nee. Aber ich meine jetzt Coca-Cola-Sorten. Ja, können wir gern machen. Also, Top 5. Coke Light mit Lemon. Nummer 4. Dr. Pepper. Nummer 3. Normale Cola. Nummer 2. Cherry Coke. Nummer 1. Vanilla Coke. So, nächstes Thema. Die Geschichte des verlorenen Adventskalenders. Nein, also ich habe mir dann, es gibt ja verschiedene Toblerone-Sorten und zum Beispiel gibt es auch Toblerone Fruits and Nuts. Fruits and Nuts. Ist nicht nur spaßig, das Fruits zu sagen. Fruits and Nuts. Fruits and Nuts. Sondern. Mehr als nur Nüsse, wir haben auch Früchte. Fruits and Nuts. Sondern ist tatsächlich Toblerone mit Rosinen und Nüssen, unglaublicherweise. Ja, aber Moment ganz geil. Mal. Ich denke, also wenn das ist ja wirklich schon Punk. Also wenn das möglich Mega ist. Krass. Dann ist ja, aber dann hast du keine Grenzen mehr. Du musst ja irgendwo dann noch Grenzen bewahren. Also wenn das möglich ist. Nein, das ist ja das Geile. Ja, aber dann kannst du irgendwann auch Nutella mit Kirschen verkaufen. Ja, warum denn nicht? Mit Bananenstücken. Warum denn nicht? Copyright. Weil du Regeln in der Welt brauchst. Copyright. Ich hab Copyright gesagt. Du darfst leider nicht verwenden. Ich habe jetzt den Copyright. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, du musst. Nutella. Doch, ich habe Copyright. Du musst es dreimal sagen, dich einmal im Kreis drehen und dann kurz das Mikro ausmachen. Danke. Aber jetzt, ich habe Copyright gesagt, deswegen habe ich 5 Minuten Zeit, das zu machen. Ich habe aber Spiegelhandbewegung gemacht. Spiegel. Ohne Scheiß, ich bin auch mittlerweile so unschlagfertig. Also je länger das Jahr wird, umso leerer ist mein Akku. Ja. Und auch wenn Leute mich irgendwie anmachen und irgendwie so Gags in meine Richtung machen, kriege ich nur noch selber und nee, deine Mutter ist blöd raus und so. Es ist wirklich echt. Ich brauche echt Pause. Ey, ohne Witz, aber man rechnet auch einfach nicht damit, dass Leute Schlagfertigkeit erwarten. Ich habe ja gestern diesen Monitor gekauft, habe dann diesen riesigen Monitor genommen und habe ihn zur Kasse geschleppt und da stand so ein Security-Typ und ich hatte gerade Kopfhörer drin, habe Podcast gehört und dann hat der Security-Typ zu mir gesagt, ja, es wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann durch die Kopfhörer raus, wie bitte? Ja, es wäre doch nicht nötig gewesen. Leute dazu zu bringen, den Gag nochmal zu wiederholen. Einfach, du gewiefter Hund. Ja, vor allem, ich dachte, meine erste instinktive Reaktion war, ich hätte ihn nicht zur Kasse tragen müssen, weil ein Mitarbeiter hätte ihn mir zur Kasse getragen, dachte ich. Es ist gut, dass du automatisch von einer schlechten Version eines Gags ausgehst. Nee, ich dachte nicht mal, dass es ein Gag wäre, sondern einfach so, ja, wir haben den auch den Service, dass wir die Waren zur Kasse tragen. Und dann ich so, ja, wie bitte? Na, dass du zumindest hier als Geschenk bringst. Ach so. Ciao. Und dann einfach habe ich wirklich kurz gelächelt und dann aber wirklich innerhalb von 4 Millisekunden wieder zurück in die Mundwinkel runter und in den Ernstblick zurück und dann standen wir erstmal daneben, bis die Kasse frei war. Alter Vater, unangenehm. Also den Gag macht er wahrscheinlich bei jeder einzelnen Person den ganzen Tag, egal was da kommt. Ja, das wäre nicht nötig gewesen. Wie bitte? Das wäre nicht nötig gewesen, dass sie mir das schenken. Weil sie stehen mit. Cool wäre, wenn jeder hinter dir und jeder vor dir eine geile Antwort drauf gehabt hätte und irgendwie so die großen Gag-Battles beginnen. Und dann kommt Florentin Will, Comedy Mastermind an und versagt einfach bei so einer kleinen Punchline. Genau. Aber Toblerone ist ja für mich so das Traditionellste, was es überhaupt gibt. So Berge, ne? Mir gefällt das nicht, wie lange wir jetzt schon über Toblerone reden. Ja. Es ist wirklich, es nimmt, also seitdem. Mein Gott, ja, dann fasse ich es mal einfach zusammen. Ich habe 3 fucking Varianten von Toblerone bestellt. Und das Interessante und das Lustige, und warum ich die Anekdote überhaupt erzähle, ist, dass alle 3 Toblerone-Sorten irgendwo anders hingeschickt wurden. Die erste Toblerone kam zu mir. Akt 1, boring. Gegessen, war sehr gut. 400 Gramm, Motherfucker. 400 Gramm, ja. Das sind 2400 Kalorien, die ich einfach so an einem Tag gegessen habe. Normal, ja. Kein Problem. Aber du hast heute dann Kirschen zum Frühstück gegessen. Das heißt, du hast es ungefähr plus minus. Weil wenn man Obst isst, nimmt man ab. Perfekt. Und die zweite Packung ging zu einer Packstation, wo ich sie dann abholen wollte. Und da war wirklich, also das klingt ein bisschen komisch, aber Diese Packstation war dahingehend sehr interessant, weil alle Leute, die da gearbeitet haben, waren gehbehindert. Waren Wichtel, so Weihnachtsmann-Wichtel. So, aber so ein bisschen den Eindruck hatte es auf mich gemacht, weil jeder in dem Laden war gehbehindert. Und da dachte ich mir auch so, was ist denn jetzt los? Und vor allem, also die Situation war auch wieder mega scheiße, weil ich war irgendwie 7 Tage zu spät und dann hieß es, ja, das Paket ist wahrscheinlich schon zurückgeschickt und dann haben sie dieses Paket überall gesucht und nirgendwo das Paket gefunden und dann, ja, ich rufe mal den Typen an, dann kam der Geschäftsführer, hat angerufen, dann haben sie bei anderen Packstationen angerufen, ob da das Paket ist, also einen riesen Aufwand gemacht. Und für Toblerone, wo Leute auch gesagt haben, was ist denn da drin, irgendwie Geld? Nee, Toblerone. Ja, Geld. Natürlich, ja, man versendet Geldscheine einfach so durch die Gegend, ganz klassisch. Und dann, weißt du, suchen die irgendwie 25 Minuten und dann irgendwann, ach, hier ist es ja. Lag die ganze Zeit einfach direkt vor ihm auf dem Tisch. Oh, hier ist es ja. So angegessen auch. Wow. Und dann tatsächlich war dann auch so die Situation, wo ich mir dachte, okay, ich habe jetzt mit 3 Menschen hier interagiert, die waren alle 3 gehbehindert. Das ist wirklich auffällig. Was ist hier los? Und dann ruft einer zum Typen, der ganz hinten sitzt im Raum, so, Herbert, kannst du mal kommen? Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und er steht auf, dreht sich und auch der klassische Fuß hinter sich herziehen, wo ich dachte, was ist denn hier los? Warum sind denn hier alle gehbehindert? Das ist auch so eine Situation, wenn man einen behinderten Typen auf der Straße sieht, kein Problem. Aber wenn man irgendwo rankommt, wo alle komischerweise behindert sind, ist es einfach seltsam. Wie hast du reagiert? Hast du ein bisschen Ich habe laut gelacht. Ich musste laut lachen, weil das auch so dramaturgisch perfekt war. Dieser ewig lange Gang, der perspektivisch so mit flackernden Lichtern irgendwie hinten nach hinten ging. Und dann von ganz hinten kommt dieser Typ und kratzt sich so langsam seinen Weg nach vorne. Und ich dachte, aber so ist es wahrscheinlich, ne? Weil das ist ja ein knallharter Job, diese ganzen Pakete. Man merkt ja nicht, was man da alles überhaupt für Menschen hat. Ja, der Weihnachtsmann hat ja auch diese Wichtel und die sind wahrscheinlich auch alle ein bisschen behindert. Oder die sind halt klein so ein bisschen. Und halt, zweigwüchsig. Und das ist ja wahrscheinlich ein knallharter Job, so diese Pakete den ganzen Tag durch die Gegend zu fahren. Und wenn man dann dadurch halt behindert wird, ich glaube, so funktionieren Behinderungen, wenn man dadurch halt irgendwann behindert wird, dann arbeitet man in der Packstation. Ja, das habe ich auch. War genau wie früher. Die Leute, die keine Beine hatten, haben halt dann einen Bogen gebaut. So ist das nun mal. Also wir haben nämlich, Platz? Wir haben da, wo ich herkomme, also das ist meine Heimat, da war in der, es war ein Stadtteil und der Stadtteil war eigentlich nur bekannt für seine Behindertenwerkstatt. Da war eine ganz, wow, ganz das große. Das muss der krasseste Stadtteil aller Zeiten, ja, sein. Da war eine das ganz, ganz Bestes, große Behindertenwerkstatt. Und als Kind geht man damit ja sehr unbefangen um. Und ich dachte auch Zeit meines Lebens, dass die da, dass es erst eine normale Werkstatt wurde, da irgendein Unglück passiert ist, woraufhin es zu einer Behindertenwerkstatt wurde. Und dann kam halt, also es war wirklich eigentlich relativ verstörend. Also dann kam immer jeden Morgen der Bus, der die dann gebracht hat, weil die auch nicht alleine zur Arbeit kommen können. Und dann auf meinem Schulweg bin ich jeden Morgen, kam dann dieser Bus vorbei mit diesen beschlagenen Scheiben, wo Menschen einfach dann wahnsinnig irre draus gewunken haben. Das war so irgendwie so ein Horrorfilm-Szenario. Also es war wirklich, das ist ein Friedhof, dann eine Straße und dann die Behindertenwerkstatt. Und jeden Morgen laufe ich da am Friedhof lang und dann kommt plötzlich dieser Bus mit den beschlagenen Scheiben und überall klatscht so eine Hand ans Fenster und wirft dann so die Scheibe runtergezogen und dann presst sich plötzlich so ein Gesicht mit so wahnsinnigen, einem, ja, großen Auge. Hier ist schon klar, dass wir gerade behinderte Menschen mit Horrorfilm-Protagonisten vergleichen. Mit Zombies. Ne? Mit Zombies im Grunde. Also nur um ganz kurz festzuhalten, wo wir gerade sind. Aber ich tatsächlich, ich war auch in so einem Inklusionskindergarten, also entweder das oder ich war auch behindert als Kind, wo auch behinderte Kinder waren. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich das damals verarbeitet habe, wo ich mir einfach dachte, ja gut, die sind halt ein bisschen komisch, die sind halt ein bisschen strange. Und manche sitzen den ganzen Tag in einem Stuhl rum mit Rollen dran, was eigentlich eine geile Idee ist, warum habe ich nicht so einen Stuhl? Aber ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, wie ich das als Kind verarbeitet habe. Wahrscheinlich nimmt man das einfach so, ja, die sind halt komisch, aber warum nicht? Vor allem, man denkt ja auch mal, dass man so normal war als Kind, ne? Aber wenn man mal, ich habe dann irgendwann mal meine eine Kindergärtnerin getroffen. Also sie hat mich noch erkannt, ich sie nicht. Und dann hat sie mir, dann dachte ich immer, ich wäre ein normales Kind, ein aufgeschlossenes Kind im Kindergarten gewesen. Und dann hat sie mir Dinge erzählt, die ich einfach nicht glauben konnte. Ich habe zum Beispiel, ich habe echt die meiste Zeit geschlafen im Kindergarten. Sie hat mir gesagt, es gab eine Kuschelecke, habe ich schon mal vielleicht erzählt, glaube ich, hier. Oh, aber es gab immer eine Kuschelecke und die war immer gesperrt, weil ich darin gepennt habe. Und seit ich die ersten 3 Jahre habe ich im Kindergarten nur geschlafen, hat sie gesagt. Und die haben sich schon einfach angefangen, Sorgen zu machen, weil ich so viel geschlafen habe. Und andauernd war diese Ecke halt besetzt und alle wollten da rein. Und dann hieß es, nee, Stefan schläft da. Und das war halt, also das war einfach ein Satz, der einfach akzeptiert wurde. Der war einfach, Stefan ist in. Das war wirklich ein Satz, der akzeptiert wurde als, okay, ich kann jetzt nicht reingehen, Stefan ist da. Ist aber nicht die dümmste Idee, seine Kindergartenzeit zu verbringen, ne? Einfach zu sagen, du machst da eh nichts Produktives, also schlaf einfach. Ja, also ich bin echt steht aus dem Bett gekommen und ich habe irgendwann wahrscheinlich einfach gesagt, ja komm, bring mich jetzt ins Kindergarten, penne ich halt da weiter. Ist mir komm, egal. Komm Mama, bring mich einfach dahin, ist mir egal, passt schon. Ich schnappte sich eine Aktentasche und seinen Hut und ging in den aber Kindergarten. Warum warst du so müde? Hast du die ganze Nacht im Kohlebergwerk gearbeitet oder was? Oder was war da los? Ja, ich hab die ganze Nacht durchgevögelt. Ich war einfach ein, also sehr, sehr aktives Kind. Ja, Du hattest mit 8 Jahren schon den ganzen Sex für dein Leben und dachtest dir, gut, abgeschlossen, ab jetzt nur noch Swagways. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe also viel SpongeBob geguckt. Viel SpongeBob-Marathon. In deiner Kindheit gab es schon SpongeBob? SpongeBob. SpongeBob. Eigentlich auch eine geile Comedy-Serie, ne, für Kinder. Ja. Glaubst du, dass das uns geprägt gute hat? Serien da draußen. Glaubst du, dass der Humor ist, der uns geprägt hat? SpongeBob? Also, ja, kann sein. Also bei mir glaube ich eher Simpsons, weil Simpsons gab es von früher an. Aber SpongeBob Simpsons eher versteht man, glaube ich, als Kind die Humorebene nicht so doll wie bei. Nee. Weil die halt eher, also die Humorebene ist, glaube ich, eher für Erwachsene und diese Freundschaftengeschichten und so, das ist eher für Kinder. Ich glaube, dass die Kinder da nicht so viel Humor raus verstehen, weiß ich nicht. Das sind diese vagen Thesen, wo ich nicht mal ein Beispiel für habe, um das zu untermauern, wo ich mir vorher nicht mal Gedanken gemacht habe, jemals in meinem Leben. Wo ich einfach den Gedanken im Podcast entwickle und es einfach raussaue, als wäre es Wissen. Uncool. Ja. Wie sieht's aus? Hast du schon Geschenke? Ja. Klassisch auch Amazon. Also dieses Jahr alles bei Amazon bestellt. Ist es nicht das beste Gefühl, wenn du weißt, was du schenken kannst, es bei Amazon eingibst und es gibt es einfach da? Deswegen wiederhole ich einfach den Satz, den ich jedes Jahr wiederhole. Das schönste Geschenk, was man Leuten machen kann, ist sich Dinge wünschen. Das Beste, was man dem jemandem abnehmen kann, ist der Weihnachtsstress. Du sagst ihm einfach, ich hätte gerne hier diesen blinkenden, leuchtenden, okay, Dildo. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gerne sagen jetzt mal, angenommen, uns will irgendwer aus der Community was schenken, um es euch leichter zu machen. Also, folgendes soll ich euch ich hätte gerne einen 25-Euro-Gutschein bei Tchibo. Ich hätte gerne irgendwas mit Magneten. Also, ich hab schon diese Nano-Dots. Da habe ich jetzt 125 von. Hätte ich gerne irgendwann mal im Laufe meines Lebens hätte ich da gerne 1000. Das ist eine Marke, die ich gerne erreichen würde. Das geht. Also hätte ich da gerne nochmal von euch in ein Erweiterungspack. Ich wünsche mir noch einen 25-Euro-Gutschein für Tchibo. Ich wünsche mir gerne, dass Master-Replikas Luke Skywalker Schwert FX. Ich wünsche mir 60 Twitter-Follower. Warum? Hast du dann eine Marke erreicht? Nein, weil ich einfach mehr Twitter-Follower haben möchte. Aber eigentlich, der Gutschein ist schon wirklich ein sehr seltsames Konzept an sich, weil es ist wie Geld, nur nicht so flexibel. Nee, genau. Du, also vor allem, es ist einschränkend. Also genau, es ist auch so ein bisschen genau, ich will, dass du dir was kaufen kannst, aber nur von der Meyerschen Buchhandlung. Du schenkst so. Im Grunde Einschränkung. Ja. Das ist natürlich auch weil ein Geschenk ist immer eine Einschränkung, weil du hast ja die materielle Welt mit allen Gegenständen und suchst dir davon eine aus, weil jedes Geschenk heißt ja auch immer, ich schenke dir jetzt X, aber ich schenke dir alles andere minus nicht. X nicht, ja? Genau. Du musst es ja auch mal ein bisschen dialektisch betrachten. Na gut. Ist ja auch danke Mama und Papa, dass ihr mir einen Fernseher geschenkt habe, aber ihr habt mir kein Auto geschenkt. Wo ist mein Snowboard? Ja. Ja, genau. Im Grunde ich habe schon zweimal das Wort Snowboard erwähnt heute. Ja, ich habe so eine kleine Challenge mir gestellt. Da will aber jemand Snowboards zu Weihnachten. Ja. Ich habe mir so eine kleine Challenge gestellt, damit es nicht so langweilig wird. Ich muss gewisse Worte unterbringen im Podcast. Und je häufiger ich sie unterbringen kann, Tchibo habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. Deswegen habe ich schon mehr Punkte als du. Und im Grunde ist es tatsächlich sehr, sehr seltsam. Deswegen dachte ich mir, lass uns mal über Gutscheine reden. Ich war kurz davor zu sagen, Top 5 der unbrauchbarsten Gutscheine. Aber da dachte ich mir, ob ich das deliveren kann. Man muss aber differenzieren, von wem die Gutscheine kommen. Also ich habe mir, ab und zu bestelle ich mir halt Dinge und dann sind da drin Gutscheine von befreundeten Unternehmen irgendwie. Auch von diesem HelloFresh, von dem ich mal erzählt habe. Ja. Und wenn du Gutscheine findest, im Karton zum Beispiel, ist es immer etwas, wo ich jetzt gelernt habe, in diesem Jahr auch, dass man wirklich vorsichtig sein muss, weil man immer, ich bin bestimmt in diesem Jahr 5-mal in so Vertrags-Abo-Ding gefangen gewesen einfach. Willkommen, Stefan! Und das ist jetzt, mittlerweile glaube ich, bin ich ja weiter, aber in diesem Jahr bin ich mehrmals in diese Falle getappt. Und also, wenn Gutscheine von Leuten kommen, die ihr kennt, nehmt es ruhig an. Sagt Danke und besorgt euch was davon. Wenn ihr die findet, im Karton oder so, vorsichtig sein. Das war mein Tipp der Woche. Auch so Gutscheine irgendwie so 5-mal Zimmer aufräumen oder sowas. Oder 5-mal. Weißt du noch, letztes Jahr, da habe ich euch erzählt, dass ich meinem Vater die Maus geschenkt habe, die er schon hatte. Ich habe ihm das Geld dafür noch nicht gegeben. Ohne Scheiß. Also ich habe einfach nur. Das habe ich das ganze Jahr vergessen. Ich habe es genau ein Jahr jetzt vergessen. Ich glaube, ich schenke ihm dieses Jahr nochmal. Nochmal dieselbe Maus? Ja. Das wäre eigentlich ganz geil. Das wäre ein guter Gag. Oder ich verpacke einfach random Dinge in der Wohnung. Das ist tatsächlich auch so. Man muss sich manchmal einfach den Gag trauen. Meine Oma hatte im Dezember Geburtstag und da habe ich eine Karte geschrieben. Und da dachte ich mir, wie fucking lustig wäre es denn, die Karte so: Hallo Oma, alles Gute zum Geburtstag, feier schön, hahaha. Und da einfach nochmal so einen schönen Zehner reinlegen. Einfach nochmal seiner eigenen Oma eine Grußkarte mit einem Zehner schenken. Oder die ganze Zeit mit dem nahenden Tod rumgaggen. Genau, ja. Dass man sagt, vielleicht ist es der letzte. Vielleicht ist es dein letzte Weihnachten. Und ich wünsche dir viel Spaß. Hau noch mal auf die Kacke, bitteschön, Zehner. Fünfer. Ich finde, ein Fünfer ist eine wahnsinnige Beleidigung eigentlich auch. Ja, deswegen finde ich einen Zehner lustiger fast, weil ein Fünfer ist schon wieder fast beleidigend, weil es der kleinstmögliche Schein ist. Aber ein Zehner ist so, es ist wenig, aber es könnte schon ernst gemeint sein. Aber einfach, wie würde man als Oma reagieren? Jetzt kriegst du einen Zehner. Was machst du denn damit? Also das ist schon, vor allem einfach mal so umdrehen, so die Machtverhältnisse. PS, sag Opa davon nichts. Ja, genau. Ja. Kauf dir was Schönes. Also du hast ja mal die Regel aufgestellt letztes Jahr, was ich sehr gut fand, dass man Leuten nur das schenken soll, was sie schon haben, weil das sind ja Dinge, die sie brauchen und wollen. Habe ich massive Kritik geerntet übrigens. Ich erinnere mich daran, dass deswegen jemand gesagt hat, ich hoffe, dass du mir niemals etwas schenkst, was so, glaube ich, das mit beleidigendste der Welt ist. Ich hoffe, dass du mir niemals was schenkst. Weil Schenken ist das Schönste, was man jemandem antun kann. Aber ja, deswegen, und ich finde es gut, dass du dich an die Regel erinnerst, aber sie mit Vorsicht genießen, sage ich mal. Und vor allem auch also Dinge schenken, die kaputt gegangen sind in der letzten Zeit. Das ist halt mega gut. Weil etwas, was sie brauchen. Die man selbst kaputt gemacht hat bei der Person. Und jetzt würde ich gerne einen Schritt weitergehen. Das sind vor Weihnachten, wenn man gar nicht weiß, was man schenken soll, kann man Dinge des anderen kann man Dinge des anderen kaputt machen, um dann aktiv das Ding nochmal neu zu kaufen. Entschuldigung, jetzt habe ich genau das gemacht, was wir eigentlich gesagt haben, dass wir nicht machen wollen. Und ich habe extra das nochmal wiederholt danach, schneiden zu können. Ach, scheiße. Nee, wir schneiden heute mal nicht. Das kannst du mal lachen kurz, Folge, damit ich das daran schneiden kann? Ja, aber du hast schon recht. Worüber wir noch sprechen wollten, eigentlich, oder ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, weil es liegt ja auf dem Herzen und ich merke, das kommt schon so ein bisschen durch irgendwie bei dir, so zwischen Zeilen. Jetzt komm, sag's doch. Was ist mit Star Wars jetzt? Also ich war jetzt, ich war gestern nochmal im Kino. Gestern nochmal im Kino tatsächlich. Echt jetzt? Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, ja. Ich habe einmal in Deutsch gesehen und einmal auf Englisch jetzt, weil ich es nicht ertragen habe. Aber ich habe halt zur Premierezeit kein englisches Kino gefunden hier in Köln, was so, echt ein Problem ist. Hast du den X-Flügler gesehen? Den X-Flügler hast du da gesehen. Genau, den X-Flügler und die erste Order. Naja, aber gut. Original hieß er X-Wing, ne? Also das X deutsch gesprochen, aber Wing Englisch. X-Wing. Ja. Ne? Mhm. Ja. Also ich finde es echt also ich habe aber beim ersten Mal gucken, hatte ich noch meine Probleme mit manchen Sachen. Ich fand, es ist ein grandioser Film beim ersten Mal gucken schon. Aber hatte noch so ein paar Probleme damit. Ich fand zum Beispiel, es wären zu viele Gags. So, der Film hat sich zu unernst genommen. Das war bei den anderen so cool, die konnte man geil parodieren, weil sie es so ernst genommen haben. Das war so ein bisschen der Flair. Und die waren so lustig, weil sie es so ernst genommen haben. Und weil Han Solo so ein riesiges Arschloch eigentlich ist. Und so. Und das fand ich bei diesem Mal, hat mich erst ein bisschen gestört. Aber im Endeffekt habe ich das nochmal gesehen. Und ich fand, also beim zweiten Mal gucken, noch wesentlich besser. Ich finde wirklich unbeschreiblich gut. Also ich bin ein Riesenfan von Star Wars. Aber das fand ich wirklich trotzdem, obwohl man halt aus dieser Fansicht sich eigentlich immer mehr einschränkt, was eigentlich paradox ist, aber du hast halt so viel Erwartungen dann an ein Produkt am Ende, was es eigentlich schwer erfüllen kann nur noch. Aber das muss ich sagen, war echt was wirklich gut gewesen, wirklich gut gemacht war. Und aber angenommen, man möchte jetzt eine ausführlichere Meinung von dir zu dem Thema hören. Ja, dann kann man einen anderen Podcast hören, aber der ist noch nicht bereit dafür, massiv beworben zu werden, oder? Also meine ich jetzt ganz ich finde schon, und ich weiß nicht, warum ich dich da so dazu bringen muss, weil ich finde, das ist ein fantastischer Podcast. Aber das hast du beim ersten Mal nicht gesagt, als ich gefragt habe, wie du den findest. Dass du so gesagt, weil ich dich ein bisschen motivieren will. Oh, hast du gesagt. Naja, ich musste mich durchbeißen. Ja, dann könnt ihr gerne meinen neuen Podcast hören, den ich mit einem Kollegen mache, der auch ein enormer Star Wars-Fan ist. Zusammen machen wir den Podcast Antenne Alderaan. Hört doch gerne mal rein. Da werden wir auch über den neuen Film sprechen. Aber auf der anderen Seite brauchst du auch keine zwei Dödel, die jetzt nochmal den Film rezensieren irgendwie. Nein, das ist das Letzte, was es braucht. Genau, deswegen so ein bisschen einfach mal die neuen Charaktere erklären, gucken, das alles ein bisschen einzuordnen im Gesamtkontext. So ein bisschen nerdig daran zu gehen. Apropos, wie hat's dir denn gefallen? Wie hat's dir gefallen? Also, ich hatte sehr große Bedenken, dass ich im Kino neben irgendeinem so Vollidioten sitze, der die ganze Zeit redet. Und das hat mich. Ich auch. Und du hast es ein bisschen. Also, du hast irgendwann mal. Jetzt glaube ich, habe ich alles rausgeschnitten, aber du hast bei der Donny Sullivan-Folge wahnsinnig darüber hergezogen, über Leute, die im Kino reden. Und seitdem achte ich auch massiv darauf, weil es mich auch nervt. Aber seitdem du das angesprochen hast, nervst mich noch massiver. Und man ist aber die ganze Zeit, wenn man dieses Bewusstsein entwickelt, nur damit beschäftigt, schlechte Dinge im Kino zu suchen und Leute zu suchen, die einen aufregen könnten. Ja, das ist mein Leben. Ich suche immer nach Dingen, die mich unglücklich machen könnten. Genau. Du bist also quasi schon unglücklich, bevor etwas passiert, weil es passieren könnte. Und das macht einen wahnsinnig. Und deswegen kann man es im Kino eigentlich mal nicht mehr richtig genießen. Und tatsächlich, weil ich glaube, echte Fans würden im Kino nicht reden, weil sie Respekt haben vor dem Film, weil sie Respekt haben vor den anderen Fans, die so lange drauf gewartet haben. Und dann gibt's aber noch diesen widerlichen Mittelteil der beschissenen Arschloch-Fans, die dann irgendwie wieder prahlen wollen und ihre tollen Theorien darstellen wollen. Und, hab ich dir doch gesagt, ich hab dir doch gesagt, dass Yoda jetzt böse ist. Nee. Und so ein Schwachsinn. Und dann war ich im Kino und habe mich hingesetzt und direkt rechts vor mir waren so drei Vollspasten, die du einfach schon direkt vom Gesicht ablesen könntest. Vollidiot, ja. Und die schon die ganze Zeit davor Gags gemacht haben und ey, und natürlich, es kam, wie es kommen musste, haben natürlich den ganzen Film drüber geredet. Echt jetzt? Und weißt du, da freust du dich einfach eineinhalb Jahre lang jetzt echt auf drauf? Den Film. Och nein. Und dann reden die, aber es war mir komplett egal. Ach, guck mal, wow, Florentin entwickelt sich. Es war mir tatsächlich komplett egal, was, glaube ich, eines der großmöglichen Lobe ist, die man diesem Film aussprechen kann. Ich war so tief drin und war so gefesselt, dass es mir scheißegal war. Ich habe das schon bemerkt, aber nicht wie sonst, dass ich mir gedacht habe, scheiße, war mir nicht. Sondern ich dachte mir einfach, ist mir scheißegal. Ja. Das zweite Mal, als ich es gesehen habe, Also ich habe beides Englisch gesehen. Zweite Mal waren eine Mutter mit ihren kleinen Töchtern vor mir. Und ich dachte mir, oh, das ist schon okay. Also entweder sind die bilingual aufgewachsen oder sie sind sehr talentiert, dass sie einen Film in Englisch anschauen können. Nee, konnten kein Englisch. Oh nein! Und was dazu geführt hat, dass sie den Film einfach von vorne bis hinten nicht verstanden haben. Und die Mutter und die ganze Zeit simultan übersetzt hat. Dann gefragt haben, was hat er gerade gesagt? Was hat er? Wo ich mir echt dachte, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch mit deinen Kindern, die kein Englisch sprechen, nicht in englischen Film gehen. Es ist ja nicht so, als gäbe es in Berlin keine Kinos, die den Film auf Deutsch zeigen. Ich weiß genau, als würde man einen Vegetarier zum Steakhouse mitnehmen oder so. Ja, das ist so. Und ich weiß auch nicht, ob der Mutter das bewusst war oder ob sie einfach 10 Minuten nach Beginn des Films dachte, oh Scheiße. 10 Minuten, weil das erste Wort gesprochen wird. Ja, gut, aber wie hast du es empfunden trotzdem? Also ich würde jetzt gerade inhaltlich mal mit dir reden. Also auch da, sag ich mal, war's sehr nervig, aber ich bin noch nicht 100% in der Lage, mir eine Meinung zu bilden. Yeah. Es gibt schon ein paar Kritikpunkte, aber die eher auf einer Meta-Ebene funktionieren. Ja, ja. Also an sich ist es ein sehr unterhaltsamer Film, super gut. Er hat wahnsinnig viel richtig gemacht, aber er hat vielleicht fast sogar schon zu viel richtig gemacht. Es war wahnsinnig viel Fanservice. Ja. Ich finde, J.J. Abrams hat sich an vielen Stellen es zu leicht gemacht und hat einfach viele. Es fühlte sich so ein bisschen an wie ein Remake. Elemente waren wirklich fast gleich. Es war ein Remix des vierten Teils, kann man sagen. Also so ein moderner Remix. Im Grunde, und der Film funktioniert, finde ich, überhaupt nicht alleinstehend. Also das war es war einfach so ein riesen Exposition-Film. Jetzt, also das Setting ist jetzt klar für die nächsten Filme. Man weiß, die Personenkonzentration ist jetzt mega gut exponiert und man weiß genau, was jetzt passiert, im nächsten Teil und wie der anfängt. Und das ist alles geil. Aber er funktioniert einfach nicht als einzelner Teil. Aber hat mich beim ersten Mal auch wahnsinnig gestört. Habe ich auch genauso gesehen wie du jetzt. Aber beim zweiten Mal gucken, schon gar nicht mehr eigentlich. Aber es sind natürlich mega viele Moves drin, die halt wahnsinnig clever sind. Ne? Auch, dass man so diese alte Legenden so um Luke Skywalker und Han Solo so als die große Legende darstellt, wo dann auch sozusagen die Hauptdarsteller so Fans der Urtrilogie sind. Genauso wie man selbst Fan der Urtrilogie ist. Und wenn jemand sagt, Luke Skywalker, und alle, was, Luke Skywalker? Und man selber genau das gleiche Gefühl hat. Das ist natürlich sehr einfach. Und vor allem, der erste Satz des Films war ja, wie dann Max von Bilo, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Bili. Aber, der steht da am Anfang in diesem Zelt, der alte Mann, und sagt dann, ab jetzt fangen wir an, Dinge richtig zu machen. Das ist der erste Satz des Films. Wo man sich auch drüber nachdenken kann, wie ist es gemeint, ist es in der Metaebene auch zu verstehen. Also ganz interessant eigentlich. Nee, absolut. Und da sind die Sequels von der Aufgabe natürlich wesentlich einfacher als die Prequels, weil der Prequels kannst du überhaupt nichts abgreifen von diesem alten Star-Wars-Hype, außer mal irgendwie Yoda zu zeigen oder so, der dann cool wird. Aber da war es natürlich sehr einfach, weil man sich einfach narrativ auf einer ähnlichen Ebene befindet. Und deswegen hat es sehr gut funktioniert. Aber ich finde, man kann natürlich, klar, J.J. Abrams, wenn überhaupt, vorwerfen, dass er sich nicht zu viel getraut hat und zu wenig seine eigene Geschichte erzählt hat, als einfach die alte Geschichte nochmal. Man muss dann natürlich aber sagen, er hat natürlich eine wahnsinnig große Verantwortung. Ja, und da kann man auch verstehen, dass er mal ein bisschen auf Sicherheit spielt und deswegen war es auch nicht schlimm. Vor allem fandst du einen, ich fand davor eigentlich keinen Film richtig geil von ihm. Und ich bin auch nicht so traurig darüber. Star Trek war aber schon ganz geil. Ja, also ich bin froh darüber, dass er vielleicht nicht ganz seine Geschichte erzählt hat, sondern einfach dieser Fanservice ist natürlich auch, auf der einen Seite hat mich am Anfang auch ein bisschen genervt, aber eigentlich Aber es ist halt, er wird halt kein Klassiker werden, nee, weil er sich zu sehr an andere dranhängt. Er hat halt keine eigenen Catchphrases, er hat keine eigenen coolen Momente, sondern er kopiert halt nur die ganzen coolen Momente aus den anderen Filmen. Das stimmt nicht ganz, nein. Na, Anfang zum Beispiel dieses Festhalten des Laserkanone, die einfach dann die Luft anhalten. Ja, klar, natürlich. Das sind schon geile Momente. Das sind ja Variationen von Dingen, die es schon gab irgendwo so. Und da kann man natürlich viel spielen. Aber jetzt so von narrativen Beats und dramaturgischen Plotpunkten war da einfach viel übernommen, was aber auch okay ist. Und einfach fucking Kylo Ren ist der fucking coolste Bösewicht aller Zeiten. Fucking badass. Mega cool. Finde ich auch mal richtig geil, einen Bösewicht zu haben, der einfach noch nicht fertig ist. Der irgendwie unfertig ist, der selber hadert und selber noch auf einem Weg ist, was es wirklich sehr selten gibt. Also klar, gerade Episode 4, Darth Vader, der böse Maskenmann. Da fand ich einmal die Idee zu haben, einen schwächelnden Bösewicht, der selber in der ersten Teil einer Trilogie ja selber noch lernt und selber noch krasser und böser wird. Ja, und vor allem, der so böse ist, dass er den kleinsten hellen Teil, den er in sich spürt, einfach loswerden will. Also das macht ihn dann noch böser als Darth Vader. Und das macht da habe ich ja tatsächlich wir wollen nicht spoilern, einen wichtigen Dialog mit einer anderen wichtigen Person gegen Ende des Films, ja, habe ich tatsächlich erst beim zweiten Mal sehen wirklich verstanden, ja, wie dieser Dialog gemeint ist. Ja. Und das ist tatsächlich auch dramaturgisch ein sehr cooler Kniff und da muss ich sagen, geiles Ding. Okay, viel Spaß mit Star Wars. Das ist ein guter Film. Auf jeden Fall reingehen, ja, wenn ihr Fan seid. Was ist jetzt eigentlich mal kurz so organisatorisch gesehen? Wie machen wir es jetzt bis zum Ende des Jahres noch mit Folgen? Hauen wir noch eine Best-of-Folge raus? Die Best-of-Folge ist geplant. Ich gehe mal einfach stark davon aus, dass weder du noch ich Bock dazu haben, die zu schneiden. Das heißt, die wird nicht rauskommen. Das heißt, es geht dann erst ab Anfang Januar wieder weiter. Okay, also ist das die letzte Folge quasi jetzt gerade. Bis dahin posten wir euch einfach ein paar Links, coole Links zu Videos, die ihr euch anschauen könnt, die auch Spaß machen. Ja, ich kann auch sagen, wo die letzte Packung Toblerone gelandet ist. Die ist gelandet bei unseren Arschloch-Nachbarn. Im Schicksalsberg. Unseren Franzosen, unter uns sind ja Franzosen eingezogen. Und haben wir die getroffen und halt total die Lehrmänner so, oh, bonjour, wir sprechen noch nicht so gut Deutsche, hallo, willkommen. Ah, schön, ja, tolle Wohnung, wir treffen uns alle, wir machen eine große Feier und laden die ganze Wohnung ein und ja, toll. Und wir dachten uns, geil, mal ein bisschen Nachbarschaft, Freundschaft, cool, Franzosen, total geil, die kommen aus Paris, haben bestimmt total viel erzählt. Eine Woche nach Einzug flattert bei uns die erste Beschwerde ins Haus, Beschwerde wegen Ruhestörung. Sie haben sich direkt beim Vermieter beschwert, weil wir mal irgendwie Leute da hatten und ein bisschen eine Party. Ja, du kennst mich. Party gemacht haben. Eine klassische Florentin Will Swinger Party, wo irgendwann nackte Leute an der Tür gekratzt haben von den Franzosen. Die überall im Treppenhaus. Die waren vielleicht ein bisschen zu laut. Ja. Und einfach da und halt schon mega einfach direkt komplett in Haussegen schief, einfach mega schlechte Stimmung. Mein Mitbewohner hat sich ein paar Mal auf dem Treppenhaus getroffen, einfach komplett eisig, nicht gegrüßt, mega schlecht. Und jetzt ist genau bei denen meine scheiß Toblerone-Packung angekommen. So von wegen, holen Sie bei Ihren Nachbarn ab. Aber die müssen es ja auch angenommen haben, aktiv, ne? Ja, aber das Problem ist, auf dem Zettel, den ich bekommen habe, steht es so extrem undeutlich drauf, dass ich erstens nicht weiß, ob ich ein Paket für einen Nachbarn bekommen habe oder ein Nachbarn-Paket für mich bekommen hat. Das erschließt sich einfach nicht. Ich kann keinen einzigen Namen auf diesem Ding lesen. Und das Komische, ich kann es nicht entziffern, aber da steht für mich einfach, wo dieses Paket angekommen ist, Name steht einfach Andrew Ladis. Andrew Ladis. Was einfach mal der Name ist der Figur von Leonardo DiCaprio in Shutter Island. Ja, was einfach ein bisschen strange ist. Und so, vor allem, ist das ein echter Name oder den er sich irgendwann ausdenkt, diese Anagramm-Nummer? Ja, wir wollen ja nicht spoilern, spannend, ne? Ach, komm schon, ey. Ich finde, man muss von unseren Hörern so ein bisschen was erwarten und Shutter Island gehört definitiv dazu. Und, ja. Ich weiß auch nicht genau, ob es jetzt sein ausgedachter oder sein echter Name ist. Ja. Aber es ist halt schon ein bisschen komisch, Andrew Ladis, so, ich weiß auch nicht, wer das sein soll, weil wir haben keinen Ladis in unserem Haus. Also ich weiß es nicht. Und vor allem, es ist ja Toblerone, ne? Ich dachte mir so, kann man das so als Semi-Weihnachtsgeschenk dann verbuchen, dass sie einfach irgendwann die aufmachen und dann Spaß haben mit der Toblerone? Oder ich einfach so mal vorbeigehen, so, ja, macht's einfach auf! Ich will es gar nicht wieder haben, mach's einfach auf, frohe Weihnachten. Weil ich einfach keine Lust habe, bei denen es abzuholen, weil das einfach, vor allem jetzt ist es schon ganze 3 Wochen her und ich kann es nicht nach 3 Wochen da anklopfen, so, bonjour, kann es sein, dass ihr aujourd'hui eine Pakete bekommen habt für mich oder weiß ich nicht. Ja, also vielleicht solltest du, das finde ich nicht schlecht, wenn du genau so einfach wahnsinnig fremdenfeindlich mit denen sprechen würdest. aber mir geht's gerade, ich habe ironischerweise eine sehr ähnliche Geschichte gerade erlebt, also nebenan sind nämlich die Pathologie, ich wohne direkt neben der Pathologie und ich weiß nicht, warum, aber die arbeiten die ganze fucking Nacht, arbeiten die einfach. Und unter anderem wollte ich ja, dass du hier einziehst in der Wohnung, damit du dieses Schlafzimmer, in dem ich gerade schlafe, übernimmst, weil ich einfach nicht mehr pennen kann hier. Weil jede Nacht haben die einfach fucking Arbeiten zu erledigen. Warum machen die das nicht tagsüber? Kratzen Sonntag, da immer von innen an der Tür oder was? Auch Sonntag nachts und so ein Scheiß. Und dann klopfe ich dann fast jede Nacht einfach sehr doll gegen die Wand. Weil ich mir denke, dann hören die, dass ich da bin und dann sind die auch meistens immer leiser. Und das ist aber so ein bisschen so ein zweigeteiltes Spiel, was ich mit denen da gerade treibe, weil ich den, also wenn ich auf dem Gang halt sehe, einfach immer so wahnsinnig freudenstrahlend begrüße, weil ich einfach dafür viel zu eitel bin, als dass ich dann irgendwie angefange, da irgendwie eine Diskussion mit denen zu führen. Und jetzt wurde ein Paket bei mir abgegeben von denen. Was, weil es eine Pathologie ist, ein bisschen gruselig ist. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, ob ich das hier schnell abgeben muss, ob ich es in den Kühlschrank legen muss. Das ist eine geile Story. Dann kriegst du ein falsches Paket zurück und da ist dann irgendwie so ein Kopf drin von deiner verflossenen Liebe. So, und dann kommst du drauf, dass sie ermordet wurde oder irgendwie sowas. Denkt euch was aus. Aber tatsächlich dachte ich mir, vielleicht wäre das eine Möglichkeit für einen geilen Badass-Moment der Woche. Ich plane ja meine Badass-Momente der Woche mittlerweile, dass ich vielleicht, wenn ich den Franzosen. Was sie weniger Badass macht. Naja. Dass ich, was der Sinn der Sache ist, ja. Dass wenn ich ihnen dann begegne, so von wegen, ah, ich sehe, ihr habt euch ja schon ganz gut hier eingefunden. Denunzierertum hat in Deutschland eine lange Tradition. Willkommen. Umhang. Weil sie uns schmeißt eine Pyrotechnik auf den Boden und im Dampf verschwindet er. Und der Feueralarm geht los. Umhang weht auf und ich gleite das Treppenhaus hinunter. Ja. Aber wir haben ja dieses ewige Problem mit unserer scheiß Haustür. Dass immer im Miethaus gibt es zwei Parteien. Die, die wollen, dass diese Tür abgesperrt wird, also nicht nur geschlossen, sondern abgesperrt. Und die Partei, die nicht will, dass sie abgesperrt ist. Weil wenn dann zum Beispiel ein Pizzabote kommt, dann kann man ja so den reinbuzzern und dann kann er die Tür aufmachen und dir die Pizza bringen. Aber meistens ist sie abgeschlossen, weil irgendwie vor 3 Jahren mal da eingebrochen wurde. Und jemand ermordet wurde. Weil irgendjemand irgendwie mehrfach vergewaltigt und ermordet wurde und ja, Moment mal, eine Woche lang im Keller festgehalten wurde. So ein Quatsch. So, und deswegen soll die abgesperrt werden. Und deswegen gibt es halt einfach immer diese wunderschönen Momente, dass man sich dann im Treppenhaus, oh, sie haben jetzt gerade gar nicht abgesperrt. Nee, wir sperren generell nicht ab. Ja, ich dachte nur, weil es gab ja hier vor 4,5 Jahren mal Einbrüche. Ja, wir dachten uns aber, wenn Feuer ausbricht und wir alle fliehen müssen, dann kann die Tür ja nicht abgesperrt sein. Also so Katastrophe versus Katastrophe. Geil, aber dass man sich so übertrumpft. Ja, genau. Dass man so Trumpf spielt irgendwie, um wer die krassesten Katastrophen-Stories sich gerade ausdenken kann. Und sich im Haus aber auch so zwei Parteien bilden, die sich irgendwann mal auf so einem großen, in so einem Kriegsschlachtfeld einfach gegenüberstehen, aufeinander reinlaufen. Wovor haben wir Angst? Feuer! Wovor haben wir keine Angst? Vergewaltigung! Yay! Und jetzt kriegst du so eine Braveheart-Rede, du führst dann irgendwie vor den Leuten. Ah, wie großartig. Feuer ist der schlimmste Feind des Menschen. Und es ist so schön, weil das ist immer so ein Showdown. Und dann sagt er, ja, ich habe Angst vor Vergewaltigung. Ja, ich habe Angst vor Feuer. Ja, okay. Dann muss man da wohl abwägen. Schöne Weihnachten, kommen Sie gut rein. 9-2, ja, tschüss. Das heißt, das Einzige, worüber wir mit unseren Nachbarn reden, ist nur die Vorstellung, bei lebendigem Leib zu verbrennen, weil man das Haus nicht verlassen oder kann. Oder am lebendigen Leib vergewaltigt zu werden. Das sind so unsere Gesprächsthemen. Ich bin sogar noch einen Schritt weiter, gehe ich sogar noch. Ich bin dafür, dass man Pizzaboten und Postboten einen Schlüssel geben sollte, damit sie reinkommen, ohne reingebuzzert zu werden. Also ich bin noch einen Schritt weiter als Buzzerer, weil es mir auf die Nerven geht, dass irgendwer um 7 Uhr morgens alle aus dem Schlaf klingelt. Das Ganze, überall hat man diese Klingel im Haus und dann machen alle gleichzeitig auf, alle rennen gleichzeitig zur Tür und sind wach und machen buzzern gleichzeitig und dann kommt er reingelaufen und ruft, hallo Post, danke und geht wieder. Weil er einfach, weil die Briefkästen sich innen befinden. Ich hätte mir da auch schon so eine ganze Rede vorbereitet, wenn die Franzosen dann meinen so, ja, es wäre schon besser, wenn sie die Tür abschließen. Und ich so, jetzt ist nicht die Zeit gekommen für Angst. Es ist die Zeit der Toblerone. Es ist die Zeit, Angst vor Feuer. Natürlich gibt es Gefahren da draußen, aber sollen wir uns deswegen einsperren und uns verstecken? Nein, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn wir Angst haben, haben die da draußen gewonnen. Je suis Charlie! Eine große Brandrede einfach dafür, dass wir weder Angst vor Terroristen noch vor Jugendbanden, weil so ein bisschen der Kampfbegriff der Seite ist, so Jugendbanden, was zur Hölle das auch immer sein soll. Jugendbanden. Jugendbanden. Ich habe gerade noch ein bisschen, ich glaube, ich lege mich echt gleich wieder hin. Ich bin echt noch ein bisschen müde. Und er hat ein bisschen so eine kratzige Stimme. Ich bin auch müde. Erst wenn ein Podcast all diese Anforderungen erfüllt, dann ist er der Podcast. Glück ist, was die Seele durcheinander rüttelt. Das Podcast. Kennst du das, wenn du so müde bist, dass du eigentlich schlafen wolltest, aber so viel Kaffee getrunken hast, dass du zwar müde bist, aber dein Geist so seltsam wach ist und du andauernd so Dinge siehst und die ganz viel ausdenkst und plötzlich deine Gedanken einfach hin und her springen und man so in so einer Schwebe sich befindet? Nee. Ich auch nicht. Was ich vorhin natürlich nochmal ansprechen wollte, wo Stefan Taigo mich rüde unterbrochen hat, ist natürlich unser geniales, also ne, Weihnachten ist ja immer die Zeit der Geschenke. Und da haben wir uns natürlich vom Podcast UFO e.V. gedacht, Mensch, was können wir unserer Community schenken? Und da ist uns natürlich eine tolle Idee gekommen. Und zwar gibt es jetzt, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, unser Geschenk für euch, euer Geschenk für uns, Pornhub. Nein, die Pufopedia. Die allumschließende, umfassende Online-Enzyklopädie zum Erfolgspodcast, das Podcast UFO. Und ich wollte nochmal sagen, ich wollte nochmal sagen, vielen, vielen Dank an die tollen, tollen Artikel, die schon da drin stehen. Ja. Es ist ein großer Spaß, aber eins verstehe ich nicht. Wenn man auf zufällige Artikel klickt, kommt andauernd Donny O'Sullivan. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er da irgendwie was gedreht hat. Wir haben da einen Algorithmus gedreht. Wir haben da einen Deal abgeschlossen, ja. Nee, tatsächlich so, es ist eine komplette Online-Wikipedia, die sich nur mit dem Podcast-Ufer befasst, pufopedia.de. Und ihr könnt alle eure eigenen Artikel schreiben, was natürlich ein gewisses Risiko ist. Und wo ich mir dachte, oh scheiße, weiß nicht, welche Leute wir da alle anziehen und ob dann irgendjemand alles löscht. Es gibt tatsächlich auch ein paar, die das Format nicht hundertprozentig verstanden haben, aber zum absoluten, überwiegenden, großen Teil haben da richtig coole Leute, richtig coole Artikel geschrieben. Und es macht richtig Spaß, das mal komplett durchzulesen. Und jeder kann seine eigenen Artikel schreiben. Wir brauchen noch Artikel für jede einzelne Folge, wo dann irgendwie so Informationen kurz zusammengefasst ist, worum es geht. Vielleicht so die besten Zitate oder sowas. Transkripte im krassesten Fall. Und es ist richtig cool, weil es ist ein Community-Projekt von der Community, für die Community. Jeder kann sich beteiligen. Richtig cool. Und ganz toll, da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr zu Weihnachten unterm Weihnachtsbaum euch langweilt und auf eurem neuen Android S6 irgendwie ein bisschen cool was surfen wollt. Wenn ihr ein langweiliges Leben führt, so langweilig, dass ihr über die Weihnachtszeit nicht wisst, was ihr machen sollt und dann auf Pufopedia geht, habt ihr die Kontrolle über euer Leben verloren, aber naja. Lest euch mal durch und ich sag mal so, am besten haben mir die geheimen Artikel gefallen, die man nicht so leicht findet. Nun gut, viel Spaß. Aber wie genau, also man kann noch nicht genau Seiten anklicken. Also man kann nicht Artikel anklicken, sondern man muss halt immer die suchen. Also du musst antizipieren, worüber es Artikel geben könnte. Das ist ein bisschen, das macht es ein bisschen schwierig. Wie du meinst, es gibt keine Übersicht von allen Artikeln, die es gibt. Ja, genau, irgendwie so eine Inhalts. Das gibt's aber bei Wikipedia auch nicht, glaube ich. Nee, genau, aber da weißt du, dass es von allem was gibt. Naja. Ey, Mann, ich habe mich da echt fucking reingearbeitet in die ganze Scheiße. Das war gar nicht so einfach, den Scheiß zu installieren. Ich bin froh, dass es überhaupt geklappt hat. Nee, es müsste halt jemand mal so eine kleine Übersicht machen, so eine Seite, wer da Bock hat. Aber da gibt's schon coole Leute, die das machen. Und es wäre natürlich geil, wenn wir es von der Sprache und vom Stil her so ein bisschen in einem Wikipedia-Stil haben können. Ich glaube, dann ist es am lustigsten und dann ist es funktioniert es am besten, wenn man da nicht jetzt irgendwie so große, geschwollene Texte schreibt, sondern einfach in einem klaren, faktischen Stil bleibt. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Was natürlich schon wahnsinnig viele Leute richtig gut gemacht haben. Vielen Dank dafür. Klickt euch mal durch. Pufopedia.de. Ah. Ansonsten wünscht das ganze Podcast-UFO-Team die Redakteure, Cordula, die Autoren, die großen, die Autorengruppe, der Autorenpool, die Produzenten, die alle, wir alle wünschen ein tolles, angenehmes Jahr 2016. Schenkt euch auch mal selbst etwas. Schenkt euch Freude. Euch mal, macht euch was Freude auf. Brauche Coca-Cola. Ich was sind meine Wünsche? Geht mal in euch, kommt mal ein bisschen zur Ruhe, relax mal ein bisschen, max relax, kommt mal ein bisschen Ruhe und natürlich startet ganz fantastisch ins neue Jahr. 2016. Eine schöne Weihnachtszeit. Könnte das beste Jahr aller Zeiten werden. Wir wissen es noch nicht. Macht das Beste draus. Florentin und ich und das ganze. Es war ein geiles Jahr, oder? Es war ein cooles Jahr. Es war ein geiles Jahr. Es war geil, was wir alles gemacht haben, Mann. Wir waren in Basel, wir waren in Hamburg, wir waren in Aachen bei Cordula. Wir haben viele Fans getroffen im Boeing. Wir haben unseren ersten Stand-up gemacht. Wir haben da Fans getroffen. Wir haben unseren Merchandise-Store gestartet. Viele Leute haben Bilder gepostet. Wir haben coole Fans, wir haben eine geile Community. Podcast UFO ist abgehoben in diesem Jahr. Ja, und nächstes Jahr wird es noch mehr abheben. Wir machen Live-Events. Geil. Wöchentliche Live-Events. Ja, aber vor allem, ja. Gut. Vielleicht schaffen wir ein Live-Event. Ich war ja beim Live-Event von Gästeliste Geisterbahn, was richtig, richtig geil war. Vielleicht machen wir 2016 ein Live-Event, wo dann mal alle zusammenkommen können und dann könnt ihr euch auch mal aneinander reiben, wenn ihr das wollt. Und das wäre natürlich cool, mal gucken, ob wir das hinkriegen, ob wir das mit unserem Narzissmus vereinbaren können, der sich mit Charme und Schüchternheit paart. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ansonsten. Ey, es war ein geiles Jahr, das nächste Jahr wird auch geil. Hört nochmal die alten Folgen, die sind auch nicht schlecht. Bis dann. Macht's gut, wir heben ab, wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut. Macht's gut, ciao, Bowie. Ciao.